some Dab Phantom puns. So. Hallo, herzlich willkommen zum Abschaltimpuls, ihr Lieben. Hier sind wieder Alexander und Fesha. Genau. Punkt. Oh, wie du das rausgefunden hast. Wahnsinn. Super, ne? Mein Monitor ist zu laut. Ich muss ihn mal leiser machen hier. Wir haben heute ziemliche Probleme irgendwie. Was ist los mit iChat? Apple kein Bock mehr oder was? Ah, scheint so. Keine Ahnung. Also irgendwie haben wir ganz großartige Probleme, eine Verbindung herzustellen. Also wir haben eine Verbindung bekommen, aber die ist ständig eine stabile. Genau. Eine stabile, ja. Stabil war nicht so heute. Genau. Unstable Connection. Gibt es nicht Unstable Affliction, den Skill? Ja, aber ich bin nicht so gut in englischen Skills-Namen. Ich auch nicht. Ich hatte es. Ich bin auch nicht in deutschen Skill-Namen, super. Oh, nee, kenne ich nicht. Habe ich nicht. Oh. Aber irgendwie. Die habe ich natürlich. Ja, aber irgendwie sind die sowieso, die sind so ein bisschen gegen diesen Podcast, ne? Apple. Wer jetzt? Apple? Ja. Voll dagegen, finde ich. Ah ja, gut, gestern GarageBand weggeschmiert. Alles weg? Das Leute, war deswegen, nicht so toll. Ja, ich habe jetzt, ihr wisst ja, ihr Lieben, jeder von uns nimmt ja seine eigene Spur auf. Und jetzt haben wir hier eine ganz wundervolle Ellie-Spur. Die habe ich übrigens gerade gelöscht. So, die gibt es jetzt nicht mehr. Hast du vollkommen aber hätten recht. Wir gehabt, eine wunderschöne Ellie-Spur. Ihr hättet mich auch ganz alleine hören können. Das ist ein bisschen doof, weil dann ist ja zwischendurch immer totale Pause, wenn Fesra redet. Aber hätte eigentlich auch gereicht. Wäre doch mal was, ne? Ja, vor allem das, was ich sage, ist vollkommen uninteressant, wie ja manchmal gesagt. Aber man kommt ja eh dahinter, ja, weil im Endeffekt eine Response da, genau. Genau. Ja gut, also, dann hatten wir nur Ellie-Spur und das war jetzt ein bisschen doof, weil ich bin heute, guten Appetit übrigens, Fesra ist nebenbei. Das sieht sehr schön aus, ja. Wir haben hier ein bisschen Stress, also ich mache so ein bisschen Stress, weil ich war ja heute wieder den ganzen Tag golfen, ihr Lieben. Das konnte ich mir ja nicht verkneifen, war übrigens sehr schön. Und jetzt habe ich so ein bisschen Stress, weil ich noch beispielsweise meine ganzen Blusen bügeln muss. Ja, das macht keiner für mich. Unverschämt. Da sind übrigens mein Mann und ich, wie Fesra und ich, was die Spur angeht. Jeder bügelt seine eigenen Blusen bzw. Hemden. Ja, aber da wolltest du doch, da hattest du doch ein Projekt. Du wolltest doch da jemanden organisieren, der dir das macht. Ja, der kostet ja Geld, das ist ja immer so. Ja, macht ja nichts. Es geht immer gegen Platin. Nö. Das ist ja jetzt, kommt ja bald Weihnachten. Und ich hatte ja auch gerade Geburtstag. Genau. Halt, bevor du weitermachst. Liebe Elli, vom ganzen Abschaltimpuls-Team wünschen wir dir alles recht herzliches Gute. Also. Nachträglich. Nachträglich. Also von mir. Ja, das Abschaltimpuls-Team bin ich ja auch und ich wünsche mir immer nachträglich denn was zum Geburtstag. Ja, danke schön. Ja, ihr müsst wissen, ihr Lieben, dass ich bin eigentlich schon berüchtigt dafür, dass ich immer nachträglich gratuliere. Da ist gar keine böse Absicht dahinter, das ist einfach so. Deswegen den Thread, den ich aufgemacht habe, eigentlich habe ich ihn zu früh erstellt, weil der ist ja an deinem Geburtstag erstellt worden. Das ist ja eigentlich für dich vollkommen atypisch. Viel zu früh. Ist gar nicht gut. Ja, geht gar nicht. Ich habe mich übrigens sehr gefreut, dass zum Beispiel der Madin, der hat mir nachträglich gratuliert. Ja. Absichtlich. Fand ich sehr ordentlich. Martin, so gehört sich das. Alle anderen, ihr lieben Kollegen, ja, das war viel zu früh. Dankeschön an dieser Stelle. Mhm. Und auch an unsere lieben Hörer, die mir auch gratuliert haben. Ja, da waren ja ein paar, die dann in deine Profilnachrichten geschrieben haben. Mhm. Ja. Mhm. Mhm. Hast du auch PNs gekriegt? Nee. Nicht? Keine. Eieiei, unglaublich. So Herzchen-PNs oder so, nee, nix. Aber ich habe mir ein Event gewünscht in meiner geliebten Allianz. Da darfst du das nämlich, ne? Da darf man sich Events wünschen, wenn man Geburtstag hat. Das machen nicht alle, aber einige schon. Ich habe mir einen gewünscht und es wird jetzt ein Mesmer-Only-Ogus-Run geben. Habe ich mir gewünscht, den Ogus in Style zu plätten. Und genau das werden wir machen. Der Gotzi war so lieb, hat das Event für mich geplant und es geht los. Du hast dich auch angemeldet. Ja, sehr gut. Weil du ja noch. Ich möchte so ein bisschen eine Lanze für meine Mesmerin brechen, weil du ja immer sagst, die ist hässlich. Ja, und dann möchte ich. Ja, gut, aber meinst du, das wird dadurch besser, dass sie Urgus platt macht? Nein, aber wenn du sie dann siehst und dann sagst du dann vielleicht doch, ach, naja, so schlecht sieht sie gar nicht aus. Okay, ja. Auch wenn die da wieder in ihre Cursic-Rüstung aufläuft, du, dann ist schon wieder, ist durch. Ja, ich will mir ja eine neue Rüstung kaufen. Ja, ist auch richtig so. Ja, ich weiß zwar noch nicht welche und ich, keine Ahnung, weiß ich noch nicht. Du, da bist du hier an der richtigen Adresse. Ja. Dann kann ich dir alle zeigen. Ich kann dir alle Rüstung zeigen und dann kannst du dir eine aussuchen. Genau, die hätte ich dann gern. Nein, aber ja. Nein, vielleicht hast du ja Mitleid mit mir. Und wenn sie dir zu hässlich ist, dann lädst du mich halt einfach wieder aus. Das ist einfach, so. Nö, Fessra, nö. Zu hässlich, darfst du nicht. Du kannst ja hinten stehen und den Heilmesmer spielen oder so. Ja, ich weiß noch gar nicht, was ich spiele, welche Position. Spiel und, Heal. Ich weiß noch gar nicht, ich spiele nicht Heal, habe ich keinen Bock drauf. Ich glaube, ich will Damage spielen oder vorne. Habe ich auch Bock drauf. Als, mal so ein bisschen Melee. Ich hatte dich ja damals als IW, ne? Als IW gerade mal so, also Illusionary Weapon, wir erinnern uns, Illusion der Waffen, mal so hip wurde, war im PvE nie wirklich hip. Also muss man ehrlich sagen, das ist, glaube ich, mehr so ein PvP-Skill. Aber das habe ich auch richtig gerne gespielt, fand ich gut. Ja. Mhm. Du grinst so ein bisschen so, wie kann man das spielen? Nein, fand ich echt gut. Aber ich überlege mir schon die ganze Zeit, was ziehe ich an? Ja, mein Geburtstagsevent, den Urgus und so. Nö, dieses Mal werde ich nicht die Elite-Lachsen anziehen, so wie letztes Mal. Dieses Mal muss schon irgendwie so ein Knaller-Teil kommen. Ja, jetzt fragt ihr euch alle, was ist ein Knaller-Teil? Ja, vor allem, man kennt doch alles schon von dir. Also du bist ja eigentlich... Ja, deswegen muss ja mal was anderes kommen. Ja, aber was willst du denn machen? Du bist doch... Du hast, ich hab doch alle. Ja, eben. Alle Rüstungen, aber die trage ich ja nicht alle. Also, ich könnte ja mal in der Altehrwürdigen auflaufen. Ja, das kannst du machen. Da würde ich wahrscheinlich selbst die Krise kriegen. Ihr Lieben, das ist diese ganz hässliche mit diesen Schuhen, wo die Spitzen so hochgebogen sind. Wisst ihr das? Ganz schrecklich. Alibaba. Ja, ja. Die macht übrigens einen fetten Arsch, deswegen geht die nicht. Die ist, Rüstung. Ja, gut. Jetzt mal ehrlich. So, aber ich überlege, ob ich nicht vielleicht in der Sammlerrüstung aufschlage, ja. In der Sammlerkröter. Oh. Die mag ich ja total gerne. Weißt du, das ist die, die man ja im Tut kriegt, mhm, vom Sammler. Ja. Und die kannst du dann später, ja, das ist die Kröter und so, die ist hübsch. Die mag ich gerne. Das Problem ist, dass die aber nicht so viel, die Stats nicht so hoch hat, aber ist egal, da ist ja mehr so Fun. Das heißt aber nicht, Leute, weil das Fun ist, dass wir den Urgus nicht trotzdem platt machen. Ne? Dion ist dabei, mit seiner Mesmerin natürlich auch. Dann wird alles gut. Und wenn Dion dabei ist, dann ist das wie ein Consumable. Wird alles gut. Ist echt so. Ja. Dion ist wie so ein Consumable. Der ist, weiß ich nicht, das Dion-Consumable. Dion ist sowieso der Knaller. Ich bin ja Dion-Fan, unter anderem. Also ich kann mich nur ganz, ganz selten erinnern an eine Mission, die gescheitert ist, an der Dion auch beteiligt war. Das schließt sich förmlich aus. Scheitern einer Mission und Dions Anwesenheit. Ja, ist ja auch so irgendwie, der weiß ja alles. Er ist ja so der Hammer. Der weiß absolut alles, ja klar. Einfach der Knaller. Ich find den toll. Der weiß absolut alles. Ja. Das ist erschreckend, ihr Lieben. Ganz erschreckend. Und nach wie vor bin ich der Meinung, er ist einer der Guild Wars Entwickler und er ist undercover unterwegs. Und er will uns das nicht sagen. Er beschreitet das ja vehement und so, meint, nee, das wäre nicht so, aber nö, ich glaube das nicht. Du hast da selber Insider-Informationen, die ihn da linken, oder was? Es ist so verdächtig, aber es ist zu viel. Meinst du? Kannst du ja mal Martin fragen. Nee, der Martin hat da wahrscheinlich so eine Non-Disclosure und eine Geschichte unterschrieben. NDA. Ja, darf man nichts sagen. Okay. Ja, darf man nichts sagen. Ja. Das kann natürlich sein, ne? Das kann sein, ja. Du, wir haben wieder Feedback gekriegt. Wir haben Feedback gekriegt, ja. Ja, das ist schön immer, ne? Das Leute, ist das ganz mit, toll. Wenn wir Feedback haben, das ist total schön. Ehrlich, mit Feedback macht das noch doppelt so viel Spaß. Der Kikuta hat eine Lanze gebrochen. Man, gut, dass er kein Speer gebrochen hat, nämlich für Cormia. Ja, super. Genau. Fand ich ganz toll. Nein, es ist schon okay. Also, er hat gesagt, sie hätte so ein bisschen Psychoprobleme. Wer hat das nicht, ne? Aber die Alte natürlich sowieso. Ja. Deswegen gibt es ja den Ingame-Psychiater. Nee, er meinte, wäre halt eben schon hart, weil sie hat ja ihre Augen verloren. Der große Hunger hat die Augen ja weggegessen. Ich frage mich immer, den großen Hunger, den habe ich ja eher so verstanden, als wenn das einer ist, der mehr so, naja, der große Hunger halt. Und die Augen von Cormier, das war ja eher was für den kleinen Hunger, für zwischendurch. Ja, das war so Hanuta-mäßig. Aperitiv, sozusagen. Meinst du? Nee. Amuskös heißt das dann. Ja, gut. War ja nicht zum Trinken. Ja, stimmt. Ja, gut. So ein Gaumenschmeichler. Ja, das, ja. Ja. Habe ich ja gesagt, so mit der Zunge. Und meinst du, der arbeitet, ja, mit der Zunge so raus. Leckerchen, Bonbon, alles gut. Ja. Ja, glaube ich schon. Ja. Also, vielleicht wollte er sich. Und dann hat ihn der Abaddon zurückgepfiffen oder was? Ja, entweder das oder er wollte sich den Rest aufheben für Dürrezeiten. Der ist doch eh nichts dran. Dann kaum, ja. Da ist nichts dran. Ja, gut. Nee. Ja, das ist. Dann würde ich doch mal lieber so den Koss nehmen. Da ist was dran. Ja, das ist, du willst ja den Koss nur loswerden eigentlich. Deswegen wolltest du den an den Hunger verfüttern. Ja, das ist doch mal eine geile Idee. Das nächste Mal, da schicke ich den Koss vorne weg und sag hier, greif mal den Hunger an, läuft. Könnte klappen. Könnte klappen, ja. Ja. Genau. Der Kikuta ist ja sowieso total happy, dass wir wieder on sind sozusagen, dass wir wieder Abschaltimpulse machen, weil seine Sonntage haben jetzt wieder einen Sinn. Kikuta, sag mal, brauchst du eigentlich längere Abschaltimpulse? Brauche ich mal, müssten wir wissen, ne? Ja gut, nachdem wir uns ja jetzt so ein bisschen wieder in die eine Stunde, 10 Minuten, 15 Minuten eingependelt haben, willst du jetzt doch wieder länger machen? Nee, ich frag jetzt nur mal so, Kikuta, wieso kann ich, frag da mal nach der Meinung. Jo, hast du recht. Kennst mich ja, frag ich ja immer. So, und Kikuta steht auch auf Livia. Okay, wir wissen Bescheid, Kikuta, warum du auf Livia stehst. Und er hat gesagt, er steht auch auf Weg wegen des Piranha-Lächelns, das Weg hat. Und da muss ich ehrlich sagen, ja, da hat er recht. Der Weg hat so ein Piranha-Lächeln, das stimmt. Und das finde ich eigentlich auch nicht schlecht. Aber nach wie vor, der niest einfach. Also ich finde, wenn der castet, sieht das aus, als wenn er niesen würde. Ja, du, das kann ja auch gut sein. Meinst du? Ja. Also weg ist für mich ja sowieso Hatschi, so. Hatschi, mit Torschauer. Ja, genau. Oder was? Ja, genau. So mal schnell ein paar Steine rausgenossen. ein bisschen Gesundheit. Ja. Ja. Nein, aber weg ist für mich sowieso so ein Unsympath. Mag den nicht. Ja. Mhm. So, dann haben wir ja festgestellt, wir haben ja auch noch Helden vergessen. Ja. Brandur Grimmflamme. Ohne E. Grimmflamme? Mhm. Grimmflamme. Ja, gut. Wenn man so knackt heißt. Egal. Und, und wen noch? Margaret. Ah. Ah. Margaret, ja. Schon wieder weg. Who the fuck is Margaret? So ähnlich. Die habe ich. Es ist eine Waldine, ich weiß, ich habe die auch. Die hat auch eine Elite-Rüstung bei mir, ist klar. Haben ja alle meine Helden von meinem Hauptcharakter, wisst ihr ja. Genau. Ja, ich habe. Außer Koss. Koss nicht. Und das Pferd auch nicht. Macht euch mal keine Hoffnung. Und Gwen auch nicht. Blöde Nuss. Du wolltest was zu Margaret sagen? Nö. Nein, ich habe damals. Ich habe damals Margaret gewählt. Weil wir das da so geteilt haben. Also einer hat Suzuki genommen, einer hat Jin genommen, einer hat dann Margaret genommen und was ist das Äquivalent dazu? Ich glaube, der Meister der Gerüchte, glaube ich, den kriegst du da parallel. Du hast den Meister, naja, bitte. Da hast du aber die A-Karte gezogen, oder mit Margaret? Ja, ich habe sowohl Jin als auch Margaret gehabt. Mein Beileid. Ja, danke. Und ich habe es trotzdem überlebt. Du bist ja Mönch. Das ist mein unschlagbarer Vorteil. Das ist schon vollkommen richtig. Ah, richtig. Heilende Berührung. Genau. Facepalm. Ja, genau. Ach, ihr Lieben. Ob das so der Hintergrund für diesen Skill war? So, was machen wir denn noch? Brauchen wir einen Skill? Ach, guck mal. Facepalm, heilende Berührung. Yay. Ja, könnte sein. Das kann sein, ja. Müssen wir mal erfragen. Das müssen wir mal erfragen, ja. Wenn wir das erfragen dürfen, genau. Ja, Fragen können wir. Kriegen wir keine Antwort. Jetzt klingelt es an der Haustür. Wir müssen mal auf Stopp machen. Okay. So, ihr Lieben, da sind wir wieder. Wie geil war das denn? Das war mein Nachbar. Der hat gesehen, dass bei uns in der Firma ein Job ausgeschrieben ist und wollte mal, dass ich das klar mache, dass er den Job kriegt. Okay. Auch nicht schlecht. Okay. Auch nicht schlecht, oder? Moment mal. Ich habe das nicht gesagt, aber Leute, wir stellen die Leute nach Qualifikation ein. Das habe ich auch keine Chance. Gott sei Dank ist das nicht. Ja, Gott sei Dank ist das nicht in meiner Abteilung. Konnte ich den schön das auf den Kollegen abwälzen. Wunderbar. Alles gut. Ja, finde ich auch. So, wo waren wir stehen geblieben? Ja. Kikuta, ne? No. Was hat Kikuta denn auch geschrieben? Ich weiß nicht mehr. Ich weiß nicht mehr so präsent. So, er hat geschrieben, dass er Elitegebiet für jeden Gott haben will. Ach, ja, genau, ja. Ja, finde ich auch. Finde ich auch, Kikuta. Hast du recht. Und er hat uns nochmal die Lautschrift von Grenz gegeben. Ich hatte recht im Übrigen, ne? Nur mal so. Ja. Ich habe es nicht gehört nochmal. Hä? Wer hatte recht? Ich habe das überhaupt nicht gesagt, du hast das gesagt. Also wenn du das nochmal hören möchtest, musst du das sagen. Ich bin trotzdem noch der Meinung, dass das falsch ist. Weil das, aber egal. Du willst sagen, Kikuta hat Unrecht? Ja. Ich bin der Meinung, dass das kein TH ist. Dass es ein stummes H ist. Tja. Nee. Aber das müssen wir mal erfragen. Ja. Ja. Genau, so ungefähr. Ja, ihr Lieben, darüber wollten wir aber heute eigentlich gar nicht reden, ne? Über TH oder nicht. Wär vielleicht auch mal ein interessantes Thema, aber... Reicht jetzt nicht für eine Stunde. Ja, das ist richtig. Eigentlich wollten wir heute meine Chirurgen-Assessin machen. Ja. Das ist aber, glaube ich, ein bisschen hart für euch. Für weil was die Ellie unter Chirurgen-Assassine also abschaltimpulsmäßig versteht, da denken viele Leute, das ist noch nicht mal ein Peitschenschwanzverschlinger, das ist was ganz Furchtbares. Ich finde es toll. Oder? Also ich finde das Thema auch toll. Wir machen das auch noch, das habe ich dir gesagt. Das wird knallhart durchgezogen. Da kenne ich nichts. Oh Gott, ihr tut mir jetzt schon leid, ihr Lieben. Ihr tut mir jetzt schon leid. Das ist doch nicht unser Problem. Ja, von Crimson hört man auch gar nichts mehr, ne? Fällt mir jetzt gerade ein, weil das hat auch wieder was mit Mesmer zu tun und Klamotte und so. Crimson, ich wollte noch mal ein Foto haben von deinem Mesmer. Poste das doch mal. Bitte. Entschuldigung, jetzt habe ich bitte vergessen. So meinte ich das nicht. Ja, ich bin eigentlich ganz gut entzogen. Ich finde diese Einschränkung eigentlich finde ich ganz toll. Ja, manchmal vergesse ich das so ein bisschen. Wenn ich mich echauffiere, aber sonst eigentlich nicht. Eigentlich, uneigentlich. Egal. Was ist denn heute unser Thema, Fesra? Haben wir uns ausgesucht? Ja, Landschaften haben wir uns ausgesucht. Ich bin ganz fasziniert, wenn ich mir die Pegelausschläge meiner Spur angucke, Leute. Das muss ich euch mal sagen, das ist ein bisschen technisch. Die sind viel deutlicher als sonst. Ob das jetzt an Skype liegt? Oder woran liegt das? Ich habe keinen. Du wirst das dann alles klar machen. Du bist der Tontechniker. Ja, ich mache alles. Ich bin da Schwein drin. Du machst ich mach alles dann. Ja. Ja. Also zumindest tonmäßig. Ja. Ach stopp, bevor wir mal in den Landschaften anfangen, ne? Tonmäßig. Ich wollte nochmal eben von Henna schwärmen. Oh, Henna, ich bin so Henna-Fan. Du auch, toll. Ne? Leute, wenn ihr nicht wisst, wer Henna ist, dann hört mal den letzten Tower Talk. Der ist, da ist Henna. Ja, Prost, jetzt danke. Gibt's ein Bierchen, ne? Da ist Henna auch wieder dabei und Henna ist ja, den haben wir auf der Gamescom aufgegabelt sozusagen. Und der ist uns aber auch ein bisschen zugelaufen dann. Danach ist er uns so ein bisschen zugelaufen, ja. Das war ja so, es war dann so, ne? Halb zog sie ihn, halb sank er hin. Wir hatten dann mal so gesagt, so, hier, wie sieht's denn aus? Dauerhaft. Ihr Lieben in meine Arme. Nee, hä? Quatsch. Ne, halb zog sie ihn, halb sank er hin. Da kann sich ja nur, das kann ja nur bedeuten, in meine Arme. Aber Leute, nee, Henna war gar nicht in meinen Armen. Da können wir ihn das nächste Mal fragen. Ob er mal in deine Arme möchte? Ja, genau. Der gibt dann auch noch eine Antwort. Der Henna ist so cool drauf, der gibt da auch noch eine coole Antwort. Henna steht auf Rover. Das hat mich ein bisschen betroffen gemacht, Henna. Das hat mich betroffen gemacht, wenn du das jetzt hörst. Aber der hört das nicht. Wegen Guild Wars. Das ist ihm zu viel Guild Wars. Der steht auf Ego-Shooter. Ja. Aber das ist ja legitim. Ja. Er ist ja ein Mann. Darf man mal auf Ego-Shooter stehen? Das ist ein echter Mann, Leute. Der steht auf Grillen, der steht auf Ego-Shooter und Okay, Rover passt ja jetzt aber nicht rein, Henna. Das tut jetzt irgendwie so ein bisschen dem männlichen ein bisschen Abbruch. Ja. Aber er steht auf Festplatten von der Seite. Und auf Datensicherung. Ja. Auf Datensicherung. Nein, der Henna ist einfach super. Warum finden wir den so super? Weil der einfach cool drauf ist. Den kannst du im Mikro hinhalten. Und redet. Ja. Und dann die ganze redet Zeit. Und das Tolle ist, ist genau. Und gut. Genau, also es ist nicht so, dass er dann redet, um was zu sagen, also dass er nicht redet, um zu reden, sondern es steckt auch was dahinter. Das finde ich ganz toll bei ihm. Also eigentlich so das Gegenteil von mir. Das ist Inhalt. Ja, ich rede ja einfach so, einfach um mich selber reden zu hören. Und Henna ist so jemand, der steckt auch noch was hinter, dahinter. Finde ich ganz toll. Ganz klasse. Ja, inhaltlich, genau. Ja. Er redet auch klar, er wiederholt sich nicht. Er hat das richtig drauf. Ja. Gut, bis auf die Geschichte mit der Datensicherung, aber da wiederholt er sich dann schon. Ah, ja, recht. Finde ich auch ganz. Nein, also ich bin ein echter Henna-Fan. Du kannst ihn im Endeffekt den alleine lassen und Kaffee kochen gehen. Das machen wir das nächste Mal, würde ich sagen. Ich meine, was Besseres kann dir nicht passieren. Also man kann eigentlich so den Unterschied beim letzten Tower Talk, kann man den echt schön hören. Wir möchten ja nicht schlecht über Kollegen reden, aber sag ich mal, in der Kommunikation ist ja Maria total anders. Ha! Da wollen wir jetzt noch mal einen kleinen Insider, ne? Maria Mutor, unser lieber Kollege, mag es nicht, dass man ihn Maria nennt. Ja, was ich ja wieder nicht verstehe. Warum nennt man sich Maria Mutor, wenn man nicht Maria genannt werden will? Soll ich sagen Herr Mutor? Du sagst aber mehr Sonnenwind. Ja. Ja. Ist ja auch okay. Du kannst mich ja auch Frau Elli Sande nennen oder so. Nö, mach ich ja nicht. Sag mal Elli. Das ist nur Elli, ne? Ja, sagen die meisten. Aber ist ja alles gut, verstehst du? Aber wenn ich mir jetzt schon mal so einen Online-Namen wähle, dann muss ich doch irgendwie auch dazu stehen. Will er aber nicht. Da hat er ganz klar gesagt, er möchte Jens genannt werden. So, jetzt komme ich aber wieder mit meinem Problem. Ich bin ja mal gerade froh, dass ich mir gemerkt habe, dass der Typ Maria Mutor heißt. Jetzt muss ich mir auch noch einen zweiten Namen dazu merken, Leute. Nee. Du musst das umgehen. So mache ich das dann, wenn ich mir die Namen nicht merke. Ich habe ja auch ein Namensgedächtnis wie ein Stein. Ich mache das dann immer so, dass ich das Ganze so versuche, geschickt zu umgehen. Oder auch wenn ich nicht weiß, ob ich die Leute jetzt siezen oder duzen soll, dann rede ich mir so außenrum. Außenrum, ja, ich kenne sowas. Ja. Ich hatte früher einen ganz komplizierten Namen. Mein Mädchenname ist sehr kompliziert gewesen. Und ich kenne das mit außenrum. Die Leute haben mich auch nie mit dem Namen angesprochen. Jetzt habe ich ja einen schönen, kurzen, einfachen Namen, der ist super. Deswegen habe ich meinen Namen genannt. Nein, ihr Lieben, Quatsch. Aber ehrlich, ich wohnte auch immer in irgendwelchen Straßen, die so ewig lang waren. Ja, so total lang. Und dann sitzt du da immer auf dem Amt und musst 3 Kilometer Formulare ausfüllen, weil du so einen bekloppten Namen hast. Nee, Leute, das ist wirklich nervig. Und was mache ich? Ich wähle einen Online-Name, Al-Endlisande mit Apostroph. Ja, wer Diablo gespielt hat, der weiß, was da passiert ist. Du musstest jedes Mal, wenn du flüstern wolltest mit demjenigen, den gesamten Namen ausschreiben. Mein Gott, ich habe meinen eigenen Namen total gehasst. Meine Clanbrüder auch. Aber ich bin dabei geblieben. Du bist konsequent, ja. Das stimmt. Ja. Ich habe mir den ausgesucht vor, ich weiß nicht, über 10 Jahren und seitdem heiße ich so. Da wird auch nicht mehr dran gerüttelt. Der bleibt jetzt so. Ja. Und Elli ist ja eine super Abkürzung, finde ich. Ja, es wurde ja schon des Öfteren gesagt, dass das unsere Fans so toll finden, wenn wir nicht Eddie sagen, sondern Alelisande. Finden sie ganz toll. Deswegen sage ich ja dann immer, sage ich ja dann zwischendurch immer mal Alelisande. Weil das ist, Ja. Das ist aber so, wenn ich was ausgefressen habe früher, als ich Kind war, dann hat meine Mutter mich natürlich im richtigen Namen gerufen und nicht mit meinem Kosenamen, den sie hatte. Und so ähnlich empfinde ich das mit Alelisande auch. Dann habe ich immer gleich ein schlechtes Gewissen und frage mich, ob ich nicht was ausgefressen habe. Es offenbaren sich ganz neue Möglichkeiten. Ja. Selbst in meinem Alter, ihr Lieben, funktioniert das noch. Das ist so ein altes Muster eingebrannt. Ja, gut, Ja. Das hat mein Mann auch manchmal, ne? Wenn wir unterwegs sind oder so, dann nimmt er auch meinen richtigen Namen und nicht meinen Kosenamen. Und ich bin total verwirrt, so richtig so, oh Gott, ich habe doch gar nichts gemacht. Ich wollte gut. Die Schuhe gar nicht kaufen. Nicht? Ah nee, das okay. Ist kein Problem. Nee. Da sage ich ja nichts, aber Platin ist jetzt nicht so das Problem. Elli. Wir farmen ja im Real Life. Wir farmen ja ganz viel. Du weißt doch, über Geld redet man nicht, das hat man. Ja, deswegen ja, ich hab's ja. Genau. Ja, aber du willst ja auch demnächst anfangen zu farmen, habe ich gehört. Ja, so ein bisschen. Ich habe mir ja ein Ziel gesetzt und das geht. Irgendwann, irgendwie. Das geht. Genau, und dann kommt die Rissrüstung. Dann kommt nicht nur eine Rissrüstung. Ach ihr Lieben, Geld kann man nie genug haben, ich sage euch das. Das ist richtig. Ja. Also können wir unseren jugendlichen Zuhörern wie Fellow nur sagen, Fellow, mach einen guten Abschluss, gute Qualifikation, damit du ordentlich Schotter verdienst. Genau. Ne? Q an dieser Stelle, Anästhesie. Heißt das sofort. Das war jetzt gemein. Weiß ja genau, dass er es nicht darf, weißt du? Ja, ne? Ich weiß. Ah, schön. Komm zurück nach Deutschland, Q. Komm zurück. Ja, wann kommst du ja jetzt der demnächst, verdient hast er du ja gesagt? Noch weniger. Ne? Wann kommst du denn? Hier verdient er ja noch weniger. Ja, doch klar. Was? Du kriegst hier weniger als drüben. Ja, aber hier darf er wenigstens machen, was er will. Und dann kann er ja wieder rübergehen oder so. Ich glaube nicht, dass das da... Aber das ist... Ich müsste mal wieder... Ich melde ihn mal an. Und mache ihn mal richtig so zur Sau. Was es soll, dass er sich nicht meldet? Ja, klar. Ja? Und dass er sich mal so auch. Richtig... Ja, genau, mach ihn mal zur Sau. Dass er mal hier so gefälligst dann schön mal antanzen soll und hier mir mal Rede und Antwort stehen soll. Das Tolle ist, der muss so viel arbeiten, der kann das Geld gar nicht ausgeben. Deswegen verdient er da zwar... eventuell nicht ganz so viel, oder ach, keine Ahnung, aber wenn du nichts ausgibst, hast du auch mehr Geld. Alles gut. So. Ja, das ist super. Also, falls wir hier Mädels haben am Start, ne, der Q. Der Q ist Single, hat viel Geld, ist weil eine er gute nichts Partie. Ausgibt und deswegen könnt ihr dann die ganze Zeit und sieht gar nicht schlecht aus, Mädels. Nee, echt nicht. Ja, sieht gar nicht schlecht aus. Der Q. Genau. Und er hat ein iPhone. Ja. So, wie kommen wir denn jetzt zu Landschaften? Gar nicht. Okay. Ich habe jetzt auch beschlossen, dass ich nicht mehr an dem Gespräch teilnehmen werde. Ja, oh, ich bin richtig, ein bisschen beleidigt. Genau. Ja, super, Leute. Dann darf ich ja mit euch alleine reden. Dann überlege ich mir nochmal, ob ich über Landschaften rede. Oder nicht doch vielleicht über die Ohrringe der Elite-Kanter-Rüstung für Mesmerinnen? Nein. Du willst jetzt wirklich nicht mehr machen? Nee, ich frage nur. Ich gucke jetzt nochmal rüber, ob du nicht so letzte Chance mäßig. Ja, du kannst das ruhig machen, ne? Also ich finde das so ein bisschen kindisch, aber mach das ruhig. Ich beachte denn solche Leute in der Regel auch nicht mehr. Was denn? Dieses, ich mache jetzt nicht mehr mit, ich spiele nicht mehr mit. Ja, mach ich doch, aber ich bin doch inkonsequent. So. Weißt du? Ja, ist auch genau richtig. Ich meine, das wäre interessant gewesen, wenn du das mal gebracht hättest. Nö. Das ist doof. Nö. Dafür rede ich viel zu gerne mit dir. Ja, genau. Landschaften. Wir reden auch gerne über Lieblingslandschaften, Landschaften, ne? Wir wollen so über die Lieblingslandschaften reden, weil alle Landschaften, das ist ein bisschen too much, finden wir. Weil vor allem, wir haben ja jetzt schon eine halbe Stunde rum und wenn wir dann jetzt noch über alle Landschaften reden würden, dann würde das auch wieder so ein 3-Stunden-Ding werden. Da haben wir keine Lust drauf. Das ja, aber freut sich vielleicht Gekuta, weiß man nicht. Okay, aber wir wollen uns dann so mal ein bisschen beschränken auf die Lieblingslandschaften. Und Elli, was ist denn deine Lieblingslandschaft? Ich nicke. Alle Lieblingslandschaften. Genau. Nein. Du hast ja nichts angestellt. Das kommt irgendwann später. Dann werde ich das auch entsprechend betonen. Ich stelle überhaupt nichts an. Ich bin total super. Lieblingslandschaft, ja. Muss ich jetzt so, oh. Ja, da kann ich, muss ich mich jetzt entscheiden? Ich komme mir vor wie Henna. Und die Frage nach dem Killer-Feature. Du darfst auch mehrere sagen. Alles gut. Mehrere haben. Naja, also auf jeden Fall das Prophecy-Tutorial. Leute, das ist super schön. Warum ist das so schön? Warum finde ich das so super da? Also es ist ja Herbst im Prophecy-Tut. Was ja auch storyline-technisch sehr schön passt. Herbst vor Winter, vor der Zeit der Entbehrung, die uns dann ja den Char-Überfall bevorsteht sozusagen. Da ahnen wir aber noch nichts davon. Und es ist einfach alles so schön animiert. Die Blätter fallen und es ist alles so friedlich da und so schön und sanfte Hügellandschaften, sattes Grün. Super. Die Häuser sind niedlich. Da hinten bei dem, wie heißt der noch, der Müller? Upton. Genau. Und auch das ganze Dorf, was da ist, wo die Gerberin ist und wo du da die Schweine zusammentreiben kannst. Und Bauer Dirk. Das ist so super. Das ist schön da. Das ist auch toll. Das Flüsschen, über die Brücke gehst du da. Und auch da hinten, wenn du Richtung Grünhügellandschaft gehst, da ist auch die Statue von dem Balthasar, das ist auch schön. Und wenn, da kannst du doch da hinten über den Hügel gehen, ja, über die Grünhügellandschaft halt, Richtung Baradins Anwesen, ist auch total schön. Oder Regententhal, ist auch super schön. Ja. Und dann hast du ja viel Abwechslung. Du hast ja da hinten, wenn du am Markt vorbeigehst, also den Markt quasi rechts liegen lässt und dann gehst du weiter geradeaus, da kommst du ja auf einmal in dieses Schneegebiet. Genau. Da kriegt man schon mal den ersten Eindruck, wie geil das eigentlich später in den Zittergipfeln wird. Wenn man das bis dahin gewusst hätte. Ja, weiß man nicht. Man ist ja total geflasht, ne? Man findet das total super, auch die Eishöhle ist da schön. Also sie ist ziemlich cool. Und da hinten dieses Fischerdorf, oh Gott, wie heißt das denn noch, wo Aiden dahinter steht? Du hast doch noch so ein Fischerdorf. Das ist davor, du gehst dann ein Stück weiter. Weißt du? Ich frage mich nicht, wie das heißt, keine Ahnung. Haben sie da einen Namen gegeben? Ich weiß es auch nicht. Weiß ich gar nicht. Genau. Aber da hast du noch diese eine Quest da, du musst doch da in diesen Tümpel da, der ist doch da alles in der Nähe. Mit dem Horn des Jägers, weißt du? Meinst du? Ja, genau. Mhm. Ja, also das Horn musst du woanders waschen, also das ist ein bisschen weiter unten, aber dann musst du dann dahinter und musst es ja dann zu Aiden bringen und dann kommst du da ja dann rüber. Genau. Also es ist ziemlich cool dort, ja. Stimmt schon. Und auch hinter dem großen Nordwall ist schön. Da ist auch schön. Da ist ja, kommst du ja zum Pikenplatz. Den du da direkt in der Instanz sozusagen begehen kannst. Also das ist ganz, ganz toll, finde ich. Und du erkennst ihn dann auch später, wenn du da mal warst, erkennst du ihn später wieder. Finde ich ganz grandios. Ja. Finde ich auch grandios. Und dieser schöne See da und es ist alles super. Auch wenn du rausgehst aus Ascalon und du gehst nach links, jetzt also echt links, wo Lina steht, hinter den Schrein entlang, da kommst du doch auch zu diesem, was soll das sein, See wenn oder du, so? Also wenn du die Skale da umgehauen hast, dann ist das da genau, echt schön. Genau, du hast schön. Die Skale um, dann kannst du ein Stück weitergehen, dann kommt dann dieser eine Lindwurm, den haust du dann auch noch weg und dann hast du da diese ewig weite Landschaft mit diesem riesigen See. Genau. Das ist ganz toll, ja. Genau. Und da hinten, wenn du dann hinten weitergehst, kommst du da zu dieser Höhle, wo die Verschlingeier sind. Also es ist also traumhaft. Und den absoluten Knaller, finde ich ja, sind die Katakomben. Die finde ich so richtig schön. Ja. Also wirklich da unten, wenn du da hier diesen Moor da suchen musst von Pitney, das ist ja so hübsch mit diesen ganzen Kerzen da. Hammermäßig. Wo der Oberon da auch steht, da unten. Genau. Ne? Und das ist alles so hübsch beleuchtet und das sieht so geil aus und so richtig Katakomben-Feeling. Und das haben wir uns, glaube ich, auch immer gewünscht. Das haben wir uns, weißt du, wenn du diese Necro-Quests machst, da musst du doch, wenn du reinkommst, du musst das beschreiben, wo du da hinten, wo du lernen musst, wo du diese Knochenschrecken beleben musst. Das so ein bisschen am Anfang aussieht, so ein bisschen wie das Labyrinth in der UW, finde ich. Und dann gehst du dann da runter und dann ist das dann so, so wie in dieser einen Gildenhalle. So schön monumental, ganz, ganz tolle Wände, das ganz tolle Malereien da unten auch. Also diese Wandmalereien sind echt traumhaft schön. Und da, das ist so, das hat so auch so ein bisschen was Kathedralenmäßiges, wenn man da so, das hatte ich bei dem Beta-Event, als Factions damals rauskam, als man da in den, man da wie heißt's, nicht Haus zu Helzer davor, in dieser alten Kathedrale drin war, mit den bunten Gläsern und so weiter, das fand ich auch so ganz toll. Und das war halt, im Tutorial war das schon was, das hatte was absolut Unglaubliches, das fand ich ganz, ganz toll. Es war sehr düster, aber war richtig schön. Also passend zum Nekro. Also ich finde auch, absolut, absolut. Und ich finde das auch da hinten schön, wenn du, jetzt muss ich gerade mal überlegen, wenn du da hinten weiter rausgehst, dann kommst du doch dieser eine Ausgang, ich glaube nicht der Baradins Anwesen, sondern dieser andere. Und wenn du da rechts abbiegst, da kannst du eine Treppe runtergehen in so eine Art riesengroßes, monumentales, unterirdisches Grab soll. Grenz hinten dran steht, diese Grenzstatue. Ganz toll. Also das ist bei Baradins Anwesen, wenn du reingehst, da finde ich auch ganz toll, dieser Eingang, diese Höhle, wo dann die, wo dann die Meergäule stehen. Finde ich auch ganz toll von der Beleuchtung her, diese Brücke, über die du dann drüber gehst, dieses ganz fein gearbeiteten Teile, die dann im Boden drin sind. Mhm. Und das sieht einfach unglaublich schön aus. Und dann... Aber das meinte ich gar nicht. Ich weiß, und dann gehst du da hinten rund rüber zu Grenzstatue. Das meinte ich aber nicht. Sondern ich meinte diese andere Richtung. Das ist, das sind diese ganzen Gräber. Okay. Ja, ich weiß, was du meinst. Also das ist ein Stück, weißt du, da ein hinten, Stück weiter runter. Da ja, hinten genau. Links, rechts. Ja, okay, ein Stück weiter. Ja. Genau. Aber da hast du auch, also da geht's dann... Das ist auch total schön. Das ist auch total schön. Da gehe ich auch gerne hin, ne? Also die Katakomben sind sowieso hammermäßig. Sie sind recht... Also ich fand sie am Anfang sehr, sehr schwierig, weil sie sehr, sehr, sehr labyrinthmäßig waren. Ja gut, ich auch. Ich habe mich verlaufen. Also ich habe mich da so oft verlaufen, das ist unglaublich. Ich habe sie gehasst am Anfang. Gerade du machst ja auch deine erste... Mittlerweile kenne ich sie und ja, das will was heißen. Ich habe sie dann oft genug gespielt. Du hast ja dann die zweite Quest mit deinem Mönch, wenn du die kriegst ja von Menlo, dann musst du ja diesen Abt Paulus, wie er heißt, musst du ja dann da runter in die Katakomben rein. Ja. Oh, was bin ich durchgedreht. Oh, da bin ich, ich habe gedacht, ich muss durchdrehen. Und dann kriegst du ja dann noch die Kerzen, dann musst du diese Kerzen dann noch aufstellen von der Nekromantin Mona. Finde ich super schön mit den Kerzen, ja, das finde ich super mit den Kerzen. Das ist auch total schön gelöst, ne? So, und das ist, glaube ich, der Grund, also wie ich höre, bist du auch Tut-Fan, ich bin ein absoluter Tut-Fan. Also ich finde, das Tut, finde ich die schönste Gegend, die wir in Guild Wars haben. Outstanding. Ja. Ja, und weil das da so schön war, auch katakombenmäßig, glaube ich, hat die Com immer Katakomben respektive Dungeons gefordert. So, und dann haben wir Eye of the North bekommen mit den Dungeons, Leute. Was war das denn? Also es gab ja diese Petition, also im War Tower war die sehr, sehr verbreitet. Da gab es diese Petition, bevor wir nach Kanta reisen, lasst uns Tyria von unten begehen. Die wollten da im Prinzip sowas wie die Katakomben als ein Update, wie das damalige Sommer-Update, wo der Hochofen eingeführt wurde, hätten sie gerne nochmal ein Update gehabt, wo eben die Katakomben eingeführt werden, nochmal zusätzlich. Was ja dann nie die Umsetzung gefunden hat. Und dann haben sie in Eye of the North haben sie dann eben diese Dungeons reingebracht, die streitbar sind, finde ich. Sehr streitbar. Ach komm. Da hat man mal lieblos ein Dungeon-Design irgendwie ersonnen und das hat man wahllos kopiert. Naja, vielleicht hat man zwei ersonnen. Und die hat man zusammen. Also die Dungeons sind ja in mehrere Ebenen unterteilt und da sind viele Ebenen ähneln sich sehr, sehr stark. Also es ist schon richtig, da ist dann mal ein bisschen was variiert, aber wie du schon sagst, es ist man könnte fast sagen, lieblos dahin geklatscht. Das ist richtig. Ja, Das ist sehr enttäuschend, das Ganze. Also ehrlich, ich war ja heiß wie Frittenfett auf diese Dungeons und dachte, oh super und so. Und dann bin ich, nee, Leute, ehrlich. Dungeon-Buch zu füllen ist für mich noch schlimmer als Helden. Weil es alles so gleich ist. Weil ich die meisten einfach nicht schön finde. Ja, ist alles so gleich und ich kenne auch die Unterschiede gar nicht und ist mir auch völlig egal. Hauptsache Leon ist dabei. Nein. Und nee, also nee, Dungeons, tja. Also das war nix. Es gibt ja auch, also ja. Man muss ja auch mal sagen, es gibt auch recht schöne Ebenen in den Dungeons. Ja, klar. Also zwischendurch, da haben sie sich dann wieder mal ein bisschen Mühe gegeben. Aber so insgesamt, ja. Also ich meine, in den Katakomben beispielsweise gibt es ja keine Stelle, die irgendwie designmäßig abgelost hätte. Sondern die sind insgesamt ja, schön. Also so diese Übergänge in den Katakomben zwischenzeitlich, wenn du dann diese ganz engen und schmalen Felswände hast. Also das ist designtechnisch jetzt nicht unbedingt so der Knaller. Aber es ist absolut okay. Ja gut, aber ich meine, ist ja auch schon ein bisschen älter, ne? Steht außer Frage. Also. Und dafür ist ja, vor allem, das ist ein kleiner Teil von einer an und für sich schon riesigen Welt. Ja, also ich habe ja damals, als ich mit dem Tod angefangen habe, war ich ja schon mal allein erschlagen von der Größe der Map. Ja, das wurde ja dann durch die richtige Map, die dann später kam, wurde es ja dann nochmal mehr getoppt, aber es war schon ewig groß für ein Tutorial, man überlege sich das. Das ist ja nur eine Einführung, das ist nur ein Tutorial und dafür war das riesig groß und einfach nur ultra schön. Ja, absolut. Ja, und ansonsten, was finde ich noch schön, dass also Shingia. Aber da sind es halt die Kirschbäume. Die finde ich ja super. Hier Minister-Show-Anwesen, super mit den ganzen Kirschbäumen und so. Und auch die Lavendelfelder, die du da hast. Ne? Das finde ich total schön. Ich stehe ja auch im Real Life auf Kirschbäume. Also nicht so auf Kirschen an sich, sondern auf die Kirschblüte. Wunderschön. Kann man vielleicht nochmal sagen, da wo ich studiert habe in der Stadt, der Campus, da ist ein Weg sozusagen, der führt gerade dann zur Uni oder quer über den Campus rüber und der ist gesäumt von Kirschbäumen, von Zierkirschen. Und das sieht wunderschön aus, wenn die in Blüte sind und das ist genau wie im Tut oder andersrum. Im Tut ist es so wie da. Wenn dann der Wind weht und die ganzen Kirschblüten dann über den Campus wehen, ist traumhaft. Ich habe keinen Kirschbaum in meinem Garten, das ist bedauerlich. Aber der Boden, der bringt es hier nicht so. Nee, da muss man bestimmt einen Boden für haben. Ja, das finde ich auch noch schön. Also ich bin in Kanta eigentlich, von Kanta war ich so ein bisschen, ich sag mal, enttäuscht. Ich hätte mir mehr drunter vorgestellt oder ich hätte es mir für schöner vorgestellt. Also diese Preview, die man da hatte in diesem Beta-Event, von dem ich erzählt habe, wo man da im Kursi-Gebiet ja unterwegs ist mit diesen Kathedralen und das Kursi-Gebiet ist ein sehr schönes Gebiet, also es ist zwar sehr düster und sehr sehr, sehr, sehr, sehr deprimierend eigentlich, aber es ist doch eigentlich sehr, sehr schön. Es ist mit das schönste Gebiet, was du so im Normalspiel, jetzt mal abgesehen von den Elite-Missionen, das du da hast. Ich kann zum Beispiel die Stadt, also Kaineng ja. Ist für mich einfach nur, das ist einfach nur der Horror. Ich bin überhaupt nicht gerne in Kaineng und in dieser ganzen Stadt, Unterstadt. Das ist so krätzig, da habe ich keine Lust drauf. Da bin ich auch gar nicht gerne unterwegs. Es gibt dann natürlich vereinzelte Stellen, wo dann mal so, auch durch die Beleuchtung oder das Design, das dann wirklich outstanding ist oder das dann wirklich ganz, ganz toll ist. Finde ich wirklich gut, aber das sind dann so nur Fitzelchen in einem Gesamtkunstwerk, das zwar an und für sich stimmig ist, aber einfach nicht schön. Ja, also ich weiß auch nicht. Also Kursi-Gebiet finde ich okay. Das Lachsengebiet finde ich irgendwie, weiß ich auch nicht. Das ist mir too much. Das ist so. Ja, und diese depressive Unterstadt, wo du dich da durch die Kanalisation hopst quasi, das ist schon, ich meine, das ist lange nicht so depressiv hier wie Pockennarbenebene. Oh Gott, Leute. Also wenn ich das heute noch betrete, da wäre ich gleich depressiv. Geht gar nicht. Pockennarbenebene. Ja gut, also furchtbar. Du hast ja sowieso im gesamten Askalon-Gebiet, also alles, was da so vorne dran ist, ist es ja sehr, sehr, sehr trostlos. Nach diesem Char-Überfall, das ist ja dann, wird ja dann in dieser Videosequenz, wird es ja eigentlich ganz toll dargestellt. Auch da, das ist stimmig, es ist trostlos, es ist an und für sich, ist das eine sehr schöne Umsetzung. Aber es ist halt sehr, sehr deprimierend. Absolut. Finde ich. Ja. Oh, und ich bin ein großer Fan hier von Zittergipfeln. Die Zittergipfel sind ganz toll. Der Schnee, wie der fällt. So wunderbar. Dieses, kennt ihr das, ihr Lieben? Das kennt ihr doch, ne? Wenn es so ein schöner Wintertag ist, in dem so die Schneeflocken fallen, so ist das da ja auch. Und da reise ich schon mal hin, ne? Wenn ich da auf Schneebock habe, dann reise ich da hin eigentlich immer und setze mich denn da hin. Natürlich in meiner Nornrüstung, ihr Lieben, mit warmer Mütze auf. Was ich auch ganz toll finde, ist, wenn du bei Trockners Schmiede rausgehst, Richtung den Eishöhlen, finde ich auch das Licht ganz toll. Das ist ja, das ist da, du ja, siehst zwar, es ist bitterkalt, es ist Schnee, es ist kalt, es ist einfach nur frostig, aber dann diese Sonne, die dann auch sich so wunderbar auf dem Schnee reflektiert, wo es dann richtig gleißend ist, das finde ich ganz toll. Also da bin ich auch sehr gerne, gehe ich da raus und laufe durch die Gegend. Ist auch super, ja. Ja. Also sowieso, also ich finde, es gibt viele schöne Stellen in Thüringen. Hier Fisherman's ist zum Beispiel so ein Ding, ne? Wenn du auf Beachparty stehst, dann musst du dahin. Schön Strand, das ist genial da. Oder Signalfeuerposten, wo du oben diesen Wahnsinnsbomben-Ausblick hast. Aussicht hast. Ja, die ist richtig toll. Ja, der ist richtig super. Und hier auch diese, wo ist denn das, wo diese Mission ist, hier mit Prägnieren. Eishöhlen, ne? Eishöhlen. Genau. Da kannst du auch doch da oben hochlaufen zu diesen Häusern, die da stehen. Da hast du auch einen super schönen Blick. Sieht auch. Da ist doch auch diese Schiff verteut und so. Sieht wunderbar. Ganz, ganz toll aus. Also der Schlittenhafen finde ich auch schön. Ja, der Schlittenhafen ist auch toll. Also da gibt es wahnsinnig viele Außenposten. Also ich weiß nicht, ob ihr das habt, Leute, aber bei mir ist das so, also ich reise durchaus irgendwo mal hin und setze mich hin und genieße einfach das Game. Ne? Also dann chatte ich vielleicht mal mit ein paar Leuten aus meiner Allianz oder so, aber muss nicht immer jedes Mal Action sein, sondern auch einfach nur mal gucken. Und das in der Regel reise ich in Thüringen rum, ja. Es ist auch, das ist ja das, was du am Anfang auch gesagt hattest. Also du hast im Tutorial, im Thüringer Tutorial hast du ja schon so einen leichten Überblick über das, was dich im Prinzip im Spiel erwartet. Ja, du hast diese Zittergipfelabteilungen da, wo es sehr kalt ist, wo du Schnee hast, wo du so eine Eishöhle hast. Du hast so was Sumpfiges, Unwirtliches. Du hast diese wundervollen Landschaften, die dann in Krüta nochmal ein bisschen wiederkehren. In der Grünhügellandschaft hast du das ganz toll. Du hast so einen richtig schönen Überblick im Prinzip über das, was sich im Spiel erwartet, auch wenn du das am Anfang natürlich nicht erkennst. Mhm. Und das macht das Ganze sehr, sehr, sehr, sehr schön und sehr, sehr einfach mitreißend, finde ich. Das ist sowas, du fühlst dich da eigentlich wie zu Hause. Mhm. Ich bin da ins Spiel eingestiegen, kam da raus und dachte schon, wow, das sieht hammermäßig aus. Und bin dann durch diese Welt gelaufen und war einfach nur weggeflasht von diesen schönen Animationen, von den schönen Bildern, von den wunderschönen Landschaften. Also es ist echt grandios. Fand ich ganz, ganz toll. Ja, das stimmt. Ja gut, ich meine, was natürlich fehlt, ist der Dschungel und die Wüste und natürlich alles, was nachher kommt, die Feuerinseln, ne? Ja, das fehlt. Die finde ich auch zum Teil gar nicht schlecht, die Feuerinseln. Die haben auch was. Das finde ich mit diesen Kristallformationen, die sie ja dann, die Mursaat, die sie ja dann ihre Festungen und so weiter gebaut haben und so, finde ich auch ganz toll. Mhm. Ja. Die Wüste hat auch ihre schönen Ecken. Ansonsten so halt wüstenmäßig, ne, ist nicht so spannend. Ja, ist halt sehr, aber, sehr. Aber die gibt es auch wirklich so schöne sehr Ecken. Monoton. Auch von der Farbgebung her. Ja, Und Wüste halt. Von dem Ganzen. Ja, was erwartest du? Aber was ich da ganz, ganz toll finde, ist, wenn du. Ja, der Dschungel ist nicht so meins. Bitte? Ich hatte das eben mal kurz. Ich sagte, der Dschungel ist nicht so meins. Also den Dschungel mag ich einfach nicht. Ich mag ihn spielerisch nicht und ich mag ihn landschaftlich nicht. Also das ist, der Dschungel ist für mich ein Kretzgebiet. Also ich habe auch nichts über für diese Brücken, die sich da aus Sämling irgendwie selbst errichten. Es ist eine schöne Idee. Es ist zwar viel, es ist liebevoll gemacht, genau. Man muss es ehrlich sagen. Da hast du ja diese Blätterhütten, du hast diese schönen Lichter, die aus Blumen oder Pflanzen oder was erwachsen oder so. Ist ja alles echt nett gemacht, aber trotzdem irgendwie überzeugt mich der Dschungel nicht so. Obwohl, warte mal eben, da hinten, wo ist denn das? Ist das Steinkreis von deinem Ravi? Wo du hinreisen kannst? Wo diese vielen Ingame-Hochzeiten stattfinden? Das ist der Steinkreis, glaube ich, ja. Das ist ganz hübsch. Da ist es ganz hübsch. Das ist richtig. Aber es wäre jetzt nicht einer meiner bevorzugten Gebiete. Oder Locations. Also es ist okay, aber es ist jetzt nicht so, wo ich dann dastehe und bin einfach weg von dieser beeindruckenden Schönheit. Also das ist es da eigentlich überhaupt nicht. Der Dschungel ist für mich so matschig und bäh. Das heißt, so dieses Anfanggebiet, wo du dann im Prinzip von Krüter eben rüber gehst, wo es dann von Grün erst nochmal so wüstenähnlich beziehungsweise so Stein verdörrt wird und dann eben in diesen richtigen Dschungel übergeht. Und nee, also es gefällt mir designerisch überhaupt nicht. Muss ich ehrlich sagen. Ja gut, und dann natürlich Nightfall, das muss ich ehrlich sagen, da hat mir nichts gefallen, bis ich nach Wabi gekommen bin. Also, naja, nichts gefallen ist auch falsch. Also mich hat da nichts umgehauen, wollen wir so rum sagen. Das fand ich okay, aber das war jetzt nicht so, wo ich gesagt hätte, wow, das ist jetzt mal richtig cool hier oder so. Ja, das Wasser ist schöner animiert und so, das stimmt schon, das aber... Feuer. Wobei das Feuer in Eye of the North... richtig gut gelungen ist. Das sieht richtig genial aus. Aber wenn man bedenkt, dass ich damals schon so auf das Diablo-Feuer abgefahren bin. Nein, aber bei Eluna hast du halt so das Riesenproblem, dass du, dass das alles, ich finde, es sieht alles irgendwie gleich aus. Du hast zwar teilweise so Unterschiede, es ist immer mal so ein bisschen was dazu, ein bisschen mal was weg. Es ist dann mal so ein bisschen mehr Richtung Maguma-Dschungel. Dann ist es mal mehr Richtung Tyria-Wüste. Aber es ist an und für sich, ist es alles einigermaßen ein Einheitsbrei. Das ändert sich dann, wenn du rüber in diese in Richtung Abadons Enddarm gehst. Da ist es dann wieder komplett anders, aber da ist auch wieder alles einigermaßen gleich. Also es Aber ich fand Wabi halt eben total super. Wabi gefiel mir deswegen gut, weil ich die Idee mit diesen schwebenden Gärten so schön fand. Die haben eine tolle Farben in Wabi, also so sehr südeuropäisch, die Sonne, die Farben, wie die leuchten und so. Also das fand ich immer schon ganz hübsch. Das war okay. Mit diesen ganzen Kissen war ja auch immer so gemütlich, da konnte ich sagen, den Bocker konnte ich schon verstehen. Bocker. Der hat er ja doch. Der Bocker, den kann ich, also da muss ich sagen, Bocker geht mir ja ziemlich auf den Keks, aber seinen Palast, den würde ich wohl nehmen. Das glaube ich dir sogar aufs Wort. Was ich ganz toll fand, ist diese, mir fällt gerade der Name nicht ein, wo du, also das fand ich ganz schön eigentlich, im Spiegel von Lys, wo du dann auch General Morgan kriegst, da ist doch ist es Kloster oder irgendwas? Ist ganz toll, da musst du so hinten rumgehen, hast du zwei Eingänge, ist eigentlich ein ziemlich kleines Ding. Das ist auch eine ganz kretzige Mission dort. Mir fällt jetzt echt gerade der Name nicht ein. Da gehst du über diese Teppiche drüber. Da gibt es dann einen Eingang links, einen Eingang rechts. Und das ist so ein ganz kleines Ding. Ja, das ist von das Gebiet. Ist das. Aber da gibt es auch mal die Stadt dazu. Egal. Und das finde ich eigentlich ganz schön, weil du da halt auch eben diese hängenden Sachen hast und dann so diese Wasserfläche noch mit dabei. Das fand ich das eigentlich schön, ja. Jetzt nicht. Ja, das gefällt mir auch gut. Ja gut, und ich meine, diese Tor der Pein, also dieses ganze Gebiet, das ist halt total surreal, ne? Auch so von diesen, da hast du ja eigentlich auch mal so ganz coole Einblicke und so. Also ich muss ja mal ehrlich sagen, wenn man Tor der Pein macht, diese eine, wo ist denn das, wo es so ganz dunkel ist? Wo du mal mit dieser Scherbe der Helligkeit durch die Gegend eiern musst oder du musst halt eben sonst deine Gamma-Werte irgendwie ändern. Das ist auch cool gemacht da. Ja, die Ideen sind teilweise also, absolut die Ideen finde ich echt nicht schlecht. Das muss ich schon sagen, das haben sie gar nicht schlecht gemacht. Es ist halt nur, also die Ideen, die sie da haben, die sind teilweise einfach wirklich einfach nur ultra knallermäßig. Es ist halt so, die Umsetzung ist dann halt manchmal nicht das, was ich erwartet hätte, beziehungsweise was ich mir gewünscht hätte. Das finde ich dann halt manchmal ganz schade. Was ich auch, wo dieses Schwebende schon mal so ein bisschen vorkommt, das ist ja, wenn du Richtung in Grütal rumläufst, zu Gallrad. Ja, wenn du Gallrad dann umhaust. Ja. Super, wo du hinten diese schwebende Burg hast. Festung. Dann, wenn du ihn umhaust, da haben wir immer einen Screen gemacht, wenn wir dort waren, weil das einfach. Da haben alle einen Screen gemacht, ja. Fantastisch aussieht. Das sieht richtig cool aus, wenn dann diese Festung mit diesen ewig dicken Ketten da rumhängt. Also das sieht wirklich toll aus. Also ich habe Übrigens hier Löwenstein sitze ich auch gerne, ne? Da oben hast du ja auch so eine Art Aussichtstor. Also Plattform. Genau. Wenn du die Treppe hochgehst, da kannst du ja auch schön gucken. Da ist ja auch der Hai. Da ist ja auch der Hai. Bitte? Der Hai. Der Hai, im Wasser. Der Hai. Der Hai, der immer vorne an ist, hat der einen Namen? Rover. Wahrscheinlich. Insider. Der Rover. Nee, also das ist auch ganz schön, wenn du dann nämlich da an diesem Kai entlang gehst, am Kai entlang zum Hai, und da dich dann hinsetzt, wo dann auch so diese Fischerbütchen dann da sind. Finde ich ganz toll. Also finde ich auch eine schöne Ecke. Ja, da sind viele Rollenspieler übrigens im letzten Distrikt, ne? In La. Und das ist, da sind ja viele Rollenspieler und die sitzen da oft in diesen Hütten am Strand. Sehr schön da. Also wirklich schön. Also es gibt, finde ich, ganz viele Ecken in Game, wo man mal schön sitzen kann. Es gibt ja hier Leute, falls ihr die noch nicht gesehen habt, im Stammtisch gibt es hier im War Tower, gibt es einen Thread, der heißt die schönsten Landschaftsfotos aus Guild Wars und da gibt es wirklich hammermäßige Screens von Landschaften, die sind wunderschön. Also ich versuche da auch mal welche zu posten und das ist einfach traumhaft. Also auch was andere da posten, dann fragst du dich mal, wo haben die das her? Aber manche Sachen, die sind so einfach. Also ich habe auch mal einen Screen da reingestellt, der ist Tore von Krüter, wenn du da anfängst, die Mission. Da habe ich mich einfach hingestellt und einen Screen gemacht und oftmals nimmst du das gar nicht wahr, ne? Du bist ja dann nur auch Missionsskillen, los Leute, Teambuilding und so. Ab geht's und in der Regel nimmst du dir ja einfach nicht die Zeit, dich mal hinzustellen und mal auf die Landschaft um dich herum zu achten. Und in der Regel ist das mal super schön. Oder wenn du zum Beispiel hier meine Hassmission machst hier, Dönerkopf. Oh, ganz toll. Wenn du bei Dönerkopf jetzt mal, nachdem du fast alle umgehauen hast, oder nee, kann man da noch drin bleiben? Wie ist das dann? Ja, ne? Dann kannst du doch da hinten längs laufen, wenn du aus dem Tor rausläufst, aus der Festung. Genau. Hinten, erstmal überlegen, rechts, links. Rechts. Rechts kannst du laufen, aber du kannst auch rechts oben, recht weit. Da kannst du noch ewig weit laufen. Ist richtig schön da. Alles voller Schnee. Ja, das sind ganz tolle Ecken. Also ich bin da ja auch lang gelaufen, hab mir das dann mal angeguckt. Ich meine, du hast aber tatsächlich, also viele sind da ja halt gerade auch am Anfang so gewesen, also die wollten ja durch das Spiel durch und da hat sie die Landschaft überhaupt nicht interessiert. Die haben sich auch keine Questbeschreibung durchgelesen und was auch immer. Und gerade dann als Mönch hast du es dann sowieso, oder als Krieger hast du es dann sowieso ein bisschen schwerer, dann auf sowas zu achten, weil deine Priorität ja dann im Spiel erstmal so ein bisschen anders ist. Wenn du dann halt ein Team hast, das dann in der Gilde ist oder so, wo du dann halt mal sagen kannst, hier, bleib mal kurz stehen, ich will jetzt mal was gucken, das ist wunderbar. Oder halt du als Messmer, ja, hast ja eh nichts zu tun, kannst auch ein bisschen Landschaft gucken, ne? Genau. Richtig, ich kann immer gucken, ja, richtig. Ich bin ja völlig überfordert, weil ich ja nur auf der Suche nach dem nächsten Rüstungshändler bin. Ich bin total gestresst bei jedem neuen Game. Okay. Also zum Beispiel war das so, dass ich ja bei Kanta, als Factions rauskam, da musste ich ja unbedingt die Elite Kanta haben, weil die war ja schön geleakt, also wie die aussah mit dem Drachen. Und da musstest du das Game durchzocken. Also Factions habe ich wirklich durchgeprügelt, muss ich ehrlich sagen. Ja, ich nicht so weit. Ja. Nur um diese Rüstung zu haben. Als ich diese Rüstung dann hatte, war ich ganz entspannt, habe ich nochmal in Ruhe gespielt. Ja, ja, gut. Also. Factions waren die so. Ja, so aber hier, Eye of the North. Nachdem ich mich von Visuna Platz irgendwie total erholt habe. Ja, Eye of the North, ja. Hast du da eine Landschaft, die du ganz toll findest oder die du richtig gut findest? Nee. Und das ist ja das Entschreckende. Eigentlich sollte man Eye of the North, müsste man sagen, oh super, total schön. Weil das grafisch richtig schön ist. Also es ist nochmal erhöht. Wenn überhaupt, dann finde ich die Landschaft um das Auge des Nordens schön, diese Schneegeschichte wieder. Aber bei Eye of the North ist es irgendwie so, dass mich diese Landschaften nicht wirklich berühren. Also ich kann das gar nicht beschreiben. Das hört sich jetzt irgendwie schon wieder hochdramatisch an, ja. Ich höre mich schon an wie Deadlift die Soos bei Popstars, ja. Hat mich nicht berührt. Aber genau so ist es. Dieses Schargebiet, ne? Das sollte mich ja eigentlich, sollte ich da Juhu schreien und super und endlich wieder Tut-Feeling. Und das kommt ja überhaupt nicht auf. Nee, kommt es auch nicht. Und ich weiß nicht wieso. Ich meine, als ich erstmal die erste Salve dranfeile. Ja, also echt? Bei mir zumindest. Echt? Du nicht? Okay. Nee, zumindest nicht. Dann red weiter. Schön. So, als ich erstmal die erste Salve brannte. Ja, also das Char-Gebiet ist ja so sehr dem askalonischen Tutorial so ein bisschen nachempfunden. Das ist ja so ein bisschen, also es soll zumindest daran erinnern. Nur es kommt bei mir eben auch, wie du schon gesagt hast, bei mir kommt so dieses Feeling kommt einfach nicht rüber. Also ich habe dort nicht so das Gefühl, dort zu Hause zu sein, wie ich es im Tutorial hatte. Ja. Also das war, ich bin da reingekommen und habe, also es ist, man muss es ja mal sagen, also das Char-Gebiet ist mit eines der schönsten Gebiete in Eye of the North. Und das meines Erachtens schönste Gebiet von Eye of the North befindet sich auch im Char-Gebiet. Das ist, wenn du runtergehst Richtung Ragas Menagerie, dieser brennende Wald. Finde ich. Mhm. Ja, der ist super. Der Hammer. Absolut grandios. Ja. Und das da habe ich das erste Mal gestanden und habe gedacht, oh super, bis ich gefesselt, oh Kreier, jetzt kriegst du voll Damage hier. Ja, nein, aber da war, da hatte ich wieder sowas, das konnte ich, da war ich drin. Da habe ich gedacht, oh, das ist die Hölle, da bricht die Hölle los. Und das fand ich mitreißend, das fand ich richtig toll. Was ich eben vom restlichen Char-Gebiet eben nicht so sagen kann. Das ist so arg überzeichnet, finde ich. Nee. Ja, es ist irgendwie, ich weiß es nicht. Also, ich kriege das Feeling da auch nicht. Was ich jetzt ja schon jetzt zum dritten Mal versuche zu sagen, ist, die erste Salve Brandpfeile, die du dann kriegst von den Char auf dem Pelz, da habe ich gleich gedacht, oh nee, geht da, oh scheiße. Da hätte ich echt Tut-Feeling. Vor allem, die gehen mir so auf den Sack. Das ehrlich. Ist ja nicht nur, das war ja nicht nur im Tutsu. Oh, was? Ist die können Speerfeuer mit Brandpfeile, Leute? Ich weiß es genau. Und das nervt mich so. Ich kann das nicht. Zwei Vorbereitungen geht nicht. Es nervt mich. Ja. Ja, aber das war, von der Seite her hatte ich gleich wieder das Feeling, wie nicht, also auch nicht im Tut, sondern im Prinzip nach dem Tut, ne? Wo du denn da ja gerade Richtung Pinkenplatz, da kriegst du ja oft einmal Brandpfeile in die Fresse oder auch woanders hin und ja, das tut weh. Ja, vor allem, die machen dann Damage. Aber trotzdem, also von der Landschaft her, ja, machen sie auch. Und landschaftsmäßig. So, dann haben wir ja die Asura. Bei den Asura, da haben sie ja dieses Thema, also das habe ich auch nicht verstanden, diese Ebenen, was ist denn mit denen los? Also das wird immer extremer. Diese steilen Ebenen, wo wir irgendwie drauf rumkraxeln müssen. Leute, ich habe das verstanden, dass ihr das mit eurer Engine könnt, alles super. Aber das ist doch irgendwie so überzogen. Das geht mir voll. Das ist mir damals schon auf den Sack gegangen bei Nolani. Wo du da in dieser Schräge bist. Da ist es mir so tierisch auf den Keks gegangen. Aber das ist gar nichts. Das ist gar nichts gegen das, was wir da in Eye of the North erleben. Das ist nochmal ein Tick extremer. Ich finde das dann auch nicht. Also man hat es ja im Trailer von Guild Wars 2, hat man das ja gesehen, dass er auch so diese schwebenden Teile und das geht weiter. Aber abgeschrägt. Was meinst du so auch nicht, Foto? Nein. Nee. Ich stelle mir mal vor, meine arme Mesmerin auf ihren hohen Schuhen muss denn da hochkraxeln, ne, ist klar. Die tut mir echt leid mal zwischendurch, muss ich ehrlich sagen. Ja, könnt ihr sagen, dann muss er halt eben so Sandalen anziehen wie ein Mönch? Nein. Ja. So, und dann muss ich ja noch mal eins sagen, wo wir über Dungeon gesprochen haben und Katakomben, ne? Urgus Bau. Urgus. Finde ich ganz toll. Urgus. Wunderschön. Das ist mal ein Dungeon, Leute. So hätte ich mir das auch in Eye of the North gewünscht und nicht das, was wir da erleben. Das ist mal richtig schön. Ja, du kannst das ja schon instanzieren, dass du sagst, okay, du hast mehrere Ebenen. Ja, ist ja im Prinzip, ist es ja bei Urgos nicht anders. Du hast mehrere Ebenen sozusagen, nur du hast sie halt auf einer Ebene. Du hast es halt in Räume dann sozusagen verteilt. Wieso? Das um die mehreren Ebenen ist ja nicht das Thema. Das Thema ist, dass die Ebenen alle gleich aussehen. Ja. Und Urgos ist einfach wahnsinnig richtig, schön. Bestimmt. Dieses kathedralenmäßige, wer wohnt da eigentlich? Da sind ja immer Lichter. Das sind Urgots Spießgesellen. Meinst du? Habe ich mich ja auch schon immer im Riss gefragt und in der UW, ich meine in der UW, okay, da rennen ja die Geister rum, die wohnen da wahrscheinlich in diesem Dorf. Aber im Riss, wer wohnt denn da hinten? Das ist da so die Schattenviecher da halt. Ja. Die hängen aber alle draußen rum. Mann. Naja, gut, also das müsste man nochmal rauskriegen, wer da wohnt. Weil da wohnen auch ganz viele, ne? Ist ja so ein bisschen hochhausmäßig. Nein, aber es ist wirklich traumhaft. Ja, Urgots ist verdammt schön, das stimmt schon. Aber wo du gerade gesagt hattest, ich finde die UW auch unglaublich schön und auch unglaublich abwechslungsreich. Ja. Oh, super. Die ist super. UW ist super und das finde ich auch für grenzreich angemessen. Ja. Genau. Absolut. Das ist hier Chaos Plains, finde ich super. Mit diesen Nebeln und dann diese Weite. Hammermäßig, die finde ich richtig schön. Und hier diese Eisebenen da. Die so Eisebene finde ich ganz, Licht. Ganz toll. Also die gefällt mir sogar noch ein bisschen besser als die Chaos-Ebene. Super. Ich finde die einfach der Knalle. Also auch das mit dem Dorf, was ich gerade da gesagt hatte, finde ich auch total auch schön da. Also ich finde es recht stimmig auch an und für sich. Also ist eine sehr schöne Gegend. Also das Problem ist ja immer, dass viele Leute so die UW, so war das so immer mein Eindruck, dass sie die UW eigentlich nicht so sehr kennen. Ja, die meisten kennen dann den Riss, weil bei mir vom Gefühl her der Riss einfacher zu bewältigen war als die UW. Und da habe ich. Aber das ist ja jetzt nicht mehr mittlerweile. So. Aber jetzt machst du den Speed Clear und dann siehst du auch nur noch ein Gebiet, wenn du Pech hast. Also ich muss ja ehrlich zugeben, dass ich immer dieselbe Position beim Speed Clear spiele und sehe dann halt auch nichts mehr von der UW. Ne? Ja, gut. Außer wenn ich dann zum Schluss umreise. Keine Speed Clears. Ja, da bist du ja hier die Farmerin, die Farmexpertin sozusagen. Was heißt, nee, Leute, das mache ich ja nur, wenn die Allianz irgendwie Speedclear macht und da ist noch ein Plätzchen frei, dann hebe ich natürlich brav mein Pfötchen und sage, ich mache mit. Und ich mache das aber nicht, um mir jetzt, ich habe damals, als das noch ging, relativ gut mit Permasin, habe ich mir ja in der UW auf den Chaos Plains da meine Ektos gefarmt und ja, Leute, Ich habe eine Rissrüstung und ich glaube nicht, dass da so schnell noch eine zweite zukommt. Das war Fließbandarbeit, Leute. Da bin ich wirklich ganz brav. Jeden Abend nach der Arbeit bin ich in die UW gegangen und habe so lange gefarmt, bis ich 5 Ektos zusammen hatte. Ganz diszipliniert. Oh, das war schrecklich. Das war so furchtbar. Aber das können, nee, aber das können wir mal wieder machen. Mal fällt mir gerade ein. Können wir mal ein UW-Fullrun mal wieder machen. So als Balance-Team. Schon ewig nicht mehr da gewesen. Kein Problem. Ja, apropos, das macht ja auch kein Schwein mehr. Entschuldigung, wenn ich das mal so sage. Keiner macht mehr Tums. UW2. Oh, da war ich doch letztens... Wann war ich da mal? Keine Ahnung. Ja, weil ich euch alle gezwungen habe. Ich habe mir UW2 gewünscht. Das war mit dir, gell? Das heißt gewünscht. Ich habe das einfach als Event angesetzt. Ja, war genau. Und alle so UW2. Wo will die hin? Und wir haben auch ordentlich aufs Maul gekriegt zum Anfang, weil wir vergessen hatten, wie das war. Ja, ich erinnere mich. Ich erinnere mich dunkel dran. Ja, also das... Aber finde ich gar nicht so schlecht übrigens, Tums, ne? Das ist okay. Also das ist aber auch so lesser known ways to make money. Also die waren ja früher weitaus begehrter, weil ja da Victos Axt und so weiter gedroppt ist. Das kriegst du ja nur von dort. Mhm. Und ja, da war das früher, ist da weitaus mehr passiert. Jetzt ist es ja so, ja. Jetzt droppt ja jeder Boss, macht kein Mensch mehr. Grünes, genau. Und muss auch nicht mehr da runtergehen. Also da ist nicht mehr so viel los. Finde ich schade, aber okay. Nee. Ich auch. Ja gut, ich meine, da früher war ja nur noch dieses Trapper-Team. Weißt du, als sie diese Waldi-Skillung da reinging, dieses Team, und danach hatte sich das sowieso relativ erledigt. Also ich mochte das eigentlich immer. Und manchmal habe ich da noch so einen Anfall und dann setze ich so Oldschool-Events an. die aber sehr bei der Allianz und alle so, ja, ich klar. Ich finde die immer ganz toll. Also ich gehe da auch gerne mit, weil ich bin ja so mehr so der Oldschooler. Ich bin ja so sehr zurückgeblieben sozusagen. Ich finde das immer ganz toll. Ich mache das auch unheimlich gerne. Also ich spiele auch eigentlich in der Regel nur Balanced. Das machen ja auch recht wenige. Also wenn du dann so gerade in solche Sondergebiete gehst, so was zu sagen, so... Wir spielen eigentlich immer Balanced, wir spielen, also ja, ihr, ich darf ja dann immer mitkommen. Das ist ja nicht, das ist kein wir, das ist ja, ihr mit mir. Genau. Ihr spielt eigentlich immer Balanced, das ist schon richtig. Mal von den Risk-Speed-Clears mal abgesehen, okay. Das war ja dann eher so just for fun. UW. Aber wenn du so ins Haus der Abenteurer im Watertower guckst, da sind viele, die einfach nur diese Speedclears machen. Ja. Ja, das ist richtig. Nee, aber das ist also, ja. Ja. Also, ich sag mal, aufs Tut Prophecies lasse ich nichts kommen. Nein, überhaupt nicht. Das ist die absolut schönste Landschaft in Guild Wars, auch nach 4 Jahren. Und deswegen, alle, die noch keinen Charakter in Tyria angefangen haben oder Prophecies gar nicht gekauft haben, kauft's euch und fangt dort Charakter an. Das ist der absolute Knaller, das muss man mal gesehen haben. Also, und nehmt euch Zeit. Ja, Fellow, hast du mal denn das Tut jetzt schon mal gespielt, Prophecies? Erzähl mal. Und guckt euch vor allem alles an. Ja, weil Fellow hat ja mit Nightfall angefangen. Sein Trauma. Er hat ein Heldentrauma. Ja, ich auch. Ich hab nicht mit Nightfall angefangen. Nee, aber wirklich mal so ein Tipp. Ja. Macht euch einen neuen Charakter in Prophecies im Tod und guckt euch da auch bitte alles an. Weil das ist wirklich eine unglaublich schöne Gegend und zwar egal, wo man hingeht. Ja, schön. Finde ich alles wirklich ganz krass. Ja, ich habe immer einen Slot, den habe ich mir extra gekauft. Da kann ich immer einen Tut-Charakter erstellen. Also ich habe nicht einen im Tut stehen, es gibt ja auch Leute, Dion zum Beispiel, der hat einen Charakter, der lebt im Tut, auch Storyline-mäßig. Das war übrigens meine Ausbilderin, ne? Mhm. Für meine Kriegerin. Das ist eine Kriegerin von dem Dion, die da im Tut lebt. Und das war die Ausbilderin meiner Kriegerin. War natürlich, die heißt Akademie-Drachen, so wird sie genannt von den Rekruten. Da hast du schon keine Fragen mehr, was das für eine ist. Ein liebevolles Persönchen, ja, genau. Die Akademie-Drache. Ja, aber sie hat meine Kriegerin super ausgebildet, also auf die lasse ich nichts kommen. Genau. Und nee, also ich habe entweder einen PvP-Charakter erstelle ich da mit diesem Slot oder halt einen Tut-Charakter, weil also ich muss die Möglichkeit haben, immer wieder ins Tut zu kommen, weil es so schön ist. Dann überkommt es mich wieder und dann muss man dahin. Du bist also so ein Tut-Junkie sozusagen. Ja, logisch, natürlich. Ganz, ganz klar. Außerdem finde ich das total schön, Charaktere zu erstellen. Das ist mein... Ich kann mich den ganzen Tag gerne ganzen Tag bei dem Erstellungsscreen aufhalten. Das habe ich ja. Also ich habe Guild Wars gekauft, installiert also und bevor ich überhaupt den Charakter erstelle, habe ich erstmal alles durchgeklickt. Da habe ich bestimmt wirklich 4-5 Stunden habe ich da dran gesessen, ja, und habe mir nur Charaktere und habe dann die ganzen Möglichkeiten ausprobiert. Ganz toll. Mache ich auch unheimlich gerne. Ja, das mag ich auch total gerne. Da kann man auch gerade sagen, dieser Lagerfeuerbildschirm, wenn man ihn als ja, Landschaft denn mal sehen möchte, es ist ja so ein bisschen, fand ich, ist der tollste, den wir hatten. Tja, den vermisse ich sehr. Ich weiß nicht, warum sich jetzt meine Charaktere den Arsch abfrieren müssen, da oben, auf diesem Plateau. Das ist voll kalt, es schneit und meine arme Ele sitzt halt da, steht halt da, ihr wisst, in einem Hauch von nichts. Ja. So, und deswegen muss sie eigentlich immer als Feuerele geskillt bleiben, weil sie sich sonst den Hintern abfriert. Ja, das ist eine Aussage. Ist okay. Ja. Hast du vollkommen recht. Richtig. Würde ich auch so machen. Ja. Nein. Ihr Lieben, was sind denn eure Lieblingsgebiete? Und warum und wieso, weshalb? Oder so, habt ihr bestimmte Erinnerungen an bestimmte Gebiete? Vielleicht irgendwie was Tolles oder welche, die ihr überhaupt nicht ausstehen könnt? Ja, das wollen wir alles wissen. Deswegen feedbackt das uns doch bitte. Und zwar? Ja. Ja, die können mal eine lustige E-Mail schreiben. Das hat bis jetzt nur einer geschafft. Aber Leute, ja, das schafft ihr auch. Adschaltimpuls@fesra.com. Ihr könnt auch kommen schreiben. Macht auch keiner mehr, außer der Spambot. Genau. Ne? Aber der ist dann ganz häufig und regelmäßig. Ganz toll. Mhm, aber inhaltlich nicht so wie. Aber du könntest günstig an Viagra kommen. Wir wollen ja inhaltliches Feedback weg. Ja. Ich? Ja, brauche ich nicht. Okay. Ja, kein Sex vor der Silberhochzeit, du weißt, wie es ist. Dann habe ich noch Zeit, alles gut. Ja, ich bin Gott sei Dank schon länger bei. Was heißt hier Gott sei Dank? Ja, ich bin schneller bei der Silberhochzeit. Könnte ich ja gemein sein. Was, du willst Sex und das auch noch mit dem eigenen Mann? Du bist ja pervers. Was ist das? Mann ist super. Das weiß ich. Was, woher? Widersprichst du dir etwa? Nö. Nö, alles gut. Nö. Alles gut. Ich hab nur eine Tochter, meine Frau, keine Ahnung. Ja, wer weiß, ob du der Vater bist. Gut, okay, Leute. Frag mal Q. Wieso, was hat ein Q damit zu tun? Das wissen wir nach dem. Der war dabei, oder was? Dessen Ergebnis hat das überwacht. Nächste Woche präsentieren. Ja? Meine Tochter sieht Q sehr ähnlich, finde ich. Q? Mhm. Echt? Finde ich gar nicht. Wieso Haarfarbe? Das denn? Das finde ich überhaupt Augenfarbe? Nicht. Augenfarbe? Q ist doch nicht blond. Doch. Quatsch. Du hast nur nicht richtig aufgepasst, der ist blond. Der hat dasselbe Kuhschwanz blond wie meine Tochter. Okay, Leute, ihr könnt auch einfach bei wartower.de im Forum posten da, ne? Kreativ-Ecke, ihr wisst, in unserem Lieblingsthread. Tonspuren, ne? Der Abschaltbus, den habt ihr ja schon gefunden, oder in der Interessengruppe. Gott, Fesra, wir müssen das echt mal abbrechen. Was, die Interessengruppen sind ein furchtbares Thema. Nein, die Interessengruppen sind super. Die Interessengruppen sind super, ihr Lieben. Da könnt ihr schön feedbacken, ne? Wir freuen uns. Also jetzt mal ohne Scheiß. Finden wir ganz toll. Also die Interessengruppen sind auch ein beliebter Ton von mir. Ich bin da ganz gerne. Wird zwar nichts geschrieben, aber finde ich toll. Ihr könnt auch gerne mal sagen, über was wir so sprechen sollen. Vielleicht machen wir das auch. Themenvorschläge. Wir sind da offen für alles sozusagen. Genau. Oder? So, Hanna, falls du doch mal zugehört haben solltest, nee, über Ego-Shooter sprechen wir nicht. Aber vielleicht mal über Datensicherung. Aber über Festplatten. Genau, Festplatten und Datensicherung. Und genau. Okay, ihr Lieben, dann euch noch einen schönen Abend, Tag oder Morgen oder was auch immer, so wann aus. Ihr uns so hört. Und macht's bis gut. Zum nächsten Mal. Tschüss. Ciao.